Tja, ihr Lieben, schon wieder ist ein Wochenende rum und wir sind wieder da. Das ist doch schön. Ich freue mich, dass ihr auch eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Meine Frage, immer an einem offenen Talk Radio Abend. Ihr könnt ganz einfach hier anrufen. 0180 5678 111. Das hat getan Dennis oder Denise, 18 Jahre. Hi. Ein Mann. Hi. Ja, ne, ein Mann. Ja, genau, Dennis. Und man sagt Dennis. Ja, Dennis, ja. Dein Thema. Mein Thema, mein Streitpunkt ist die große Liebe, das Wort Liebe. Das Wort Liebe? Ja, genau. Inwiefern ist das dein Thema? Weil wenn ich so mit meinen Freunden zusammen bin, unterwegs bin, oder merke, wie sie mit ihren Freundinnen umgehen und sagen, die sagen zum Beispiel, ja, nach 3 Tagen, ich liebe dich oder so. Mhm. Und das sehe ich gar nicht so ein, dass man das sagen kann. Weil ich glaube, Liebe ist eine Sache, die sich nach sehr, sehr langer Zeit erst entwickeln kann. Du sprichst mir aus der Seele. Weil ich glaube, nach 3 Tagen kann man sagen, dass ich dich liebe. Oder ich finde es fast gerade schon geradezu albern, wenn man jemanden ganz frisch kennengelernt hat und sagt, ich liebe dich oder ich bin verliebt in dich. Ja, genau, weil ich glaube, Liebe entsteht nur durch Vertrauen, Zuneigung und durch dieses Zusammenhalten in einer Beziehung nach sehr langer Zeit. Ja? Wie kommst du denn auf dieses Thema? Wolltest du dich mal so theoretisch darüber auslassen oder steckt da auch irgendwas? Da steckt den Hintergrund mit drin. Erzähl mal. Ich weiß nicht, ich bin 18 Jahre jung, aber für meine 18 Jahre sehr gefühlter Mensch, kann ich glaube ich so von mir sagen. Und ich weiß nicht, das ist Liebe. Ich mag es einfach nicht, wenn man nach 3 Tagen schon sagt, ich liebe dich, weil da kann auch keine Liebe da sein. Das sagtest du schon. Ja, genau. Heißt, liebst du jemanden im Moment? Nein, im Moment nicht, nein. Nein. Wann könntest du denn sagen, ich liebe dich? Wenn ich merke, dieser Mensch hält zu mir und dieser Mensch bringt die Zuneigung mir entgegen, wie ich das erwarte, erwarte. Hast du schon mal zu jemandem gesagt, ich liebe dich? Ja, einmal. Einmal? Einmal. Was war das für ein Mensch? Dieser Mensch, das war ein ganz besonderes Mädchen. Wir haben viel, viel zusammen durchgestanden und wir haben in jeder Hinsicht zusammengehalten und wir haben uns damals wirklich sehr zusammengerauft, durch viel Streit und etc. Und nachher haben wir dann wirklich gemerkt, dass wir uns lieben und naja, aber wie das Leben so ist, c'est la vie. Wie lange hat es denn gedauert, bis du das dann gesagt hast? Oh, das waren glaube ich 1,5 Jahre. 1,5 Jahre? 1,5 Jahre, ja. Dann ist es ein ganz großes Kompliment wahrscheinlich, von dir das gesagt zu bekommen, ne? Ja, finde ich schon. Wenn du das so sagen willst. Ja, finde ich schon. Ja. Wobei es auch ein Unterschied, glaube ich, ist, wenn man sagt, ich bin in dich verliebt, das ist die harmlose Variante. Also wenn man zu jemandem sagt, ich liebe dich, ne, das ist ja alles. Ja, zwischen verliebt und Liebe, das ist, glaube ich, ein sehr großer Unterschied. Oh ja, Weltenliebe dazwischen. Das glaube ich schon, ja. Weil ich glaube, ich weiß es nicht, das ist, Liebe ist sehr, sehr groß. Da hängt so viel von mit ab. Da hängt so viel von ab. Das ist, du kannst nicht einfach nach 3 Tagen sagen, ich liebe dich, obwohl du gar nicht nach 3 Tagen oder wenn du mit dieser Person zusammen bist, kannst du nicht einfach das nicht sagen. Ich wünsche dir, dass du bald sagen kannst zu jemandem. Nein, bald wahrscheinlich nicht, das dauert dann eine Zeit. Ich liebe dich. Bist du auf der Suche? Na klar, ne? Man ist immer auf der Suche, wenn man alleine ist. Na, suchen nicht, weil wenn man sucht, wer sucht, der findet nicht, nicht? Naja, der Spruch geht, glaube ich, ein bisschen anders. Tut mir leid. Lieber Dennis, ja. Das war dein Statement zum Thema Liebe, oder ich liebe dich, zum Kundtun der Liebe, eines Liebesgefühls. Ja, ne? Auf jeden Fall. Okay. Gut, ich wollte nur mal ein Kompliment an deine Sendung machen, ne? Dankeschön. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, was ich alles mal so reinkriege hier an Faxen. Wir waren ja Freitag nicht im Fernsehen, dafür muss ich mich bei euch entschuldigen. Aber mich trifft nicht die Schuld. Ich wusste das nämlich auch gar nicht, dass wir Freitag hier nicht sind. Insofern bin ich auch entschuldigt, dass ich zu euch gesagt habe, am Donnerstag bis Freitag. Es kam ein Fax von Michael, der bezog sich auf unsere Donnerstagssendung. Da schreibt er, hallo Domian, deine heutige Sendung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war so genial, dass ich dir unbedingt ein Fax schicken muss. Sie war eine Insel des Frohsinns, in Klammern, bitte nicht falsch verstehen, liebe Goldfischer und Schnulleraner, eine Insel des Frohsinns in einer momentan problematischen Welt. Kurz und gut, mach weiter so, deine Sendung ist wirklich sehenswert. Die Meinungen sind allerdings verschieden. Es schreibt jemand ohne Namen und anonym, so wie wir das gerne haben, bei kritischen Briefen. Hallo Domian, seit geraumer Zeit verfolge ich deine Sendung. Anfangs, wenn es sich um ernstere Themen handelte, war ich von deiner einfühlsamen und auch professionellen Art sehr angetan. Inzwischen aber, so wie heute, und er bezieht sich auch auf diese Sendung, habe ich festgestellt, dass die Themen gar nicht schweinisch genug sein können. Um dich, du geiler Lustmolch, der du dich zwischen Männlein und Weiblein nicht entscheiden kannst, zufriedenzustellen. Ich habe die Nase voll und sage Adieu. Adieu. lieber Schreiber. Es geht weiter mit... Mit wem geht's weiter? Mit wem machen wir weiter? Mit Dirk. Und Dirk ist 38. Hallo. Ja, hallo Domian. Dirk. Erstmal einen herzlichen Glückwunsch an deine Sendung. Danke. Finde ich ganz toll. Das freut mich. So, und mein Thema zur heutigen Sendung ist Albtraum-Kontaktanzeigen. Albtraum-Kontaktanzeigen. Das heißt, ja. Du hast eine ganz schlechte Erfahrung mit Kontaktanzeigen gemacht. Ja, richtig. Welche? Ich suche seit 3 Jahren verzweifelt eine Frau. Mhm. Ja. Und suche die seit 3 Jahren über eine Kontaktanzeige im hiesigen Raum. Mhm. Und also was sich da meldet, das ist nicht mehr normal. Von angefangen von den Agenturen, die sich da drauf melden, ja. Mhm. Man versucht also über Agenturen an diese Leute ranzukommen. Und man schreibt mich an, man ruft mich an. Ja. Ja. Was meldet sich denn da so an für dich nicht akzeptablen Frauen? Was soll ich sagen? Also ich bin 38 Jahre alt und ich kann mal eine ganz kurze Story erzählen. Das ist nur eine Story von vielen. Ich hatte mich mit einer Frau, erstens mal, man telefoniert mit den Frauen oder man gibt eine Kontaktanzeige auf und die Frauen melden sich bei jemandem. Mhm. So, und dann meldet sich eine Frau, die hört sich sehr sympathisch am Telefon an. Ja, und dann macht man mal ein Date aus, gar gut, und dann trifft man sich. Mhm. So, und was ich festgestellt habe, die meisten Frauen, ich stehe nun mal auf schlanke Frauen oder gut aussehende Frauen. Ja. Da war eine Frau... Ich stehe auf nicht gut aussehende Frauen. Bitte? Ich stehe auf nicht gut aussehende Frauen. Auf nicht gut aussehende Frauen? Nein, Schatz am Rande. Du stehst natürlich auch auf gut aussehende Frauen, ja, ja klar. Ja. Selbstverständlich. Ja, natürlich, ja. Ja, so, dann kommen da Frauen an, 1,60 Meter groß, aber 90 Kilo schwer. Mhm. Ja. Und wenn man dann so ein Date ausmacht am Telefon und man sieht die Frau zum ersten Mal, ja, das ist der absolute Horror, wenn die schon auf einen zukommt, dann möchte man sich am liebsten umdrehen und möchte wieder weglaufen. Ich würde ja mal gerne in die Seele der Frauen gucken, ob die nicht vielleicht genauso denken, wenn die dich sehen, oder? Ja, gut, das kann sein. Wie siehst du denn aus? Beschreibe uns dich doch mal. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,86 Meter groß. Das ist eine schöne Größe. Ja, eine ja. Größe. Wie schwer bist du? Ich bin mittlerweile, ich habe abgenommen, ich bin mittlerweile 98 Kilo schwer. Ist auch noch ganz schön, ne? Das ist auch noch ganz schön, ja, aber ich bin 1,85 groß. Bitte? Oh, ich sage, ich bin 1,85 groß. Ja. Und wiege 76 Kilo. Ja, dann haben wir eine Idealfigur. Ja, allerdings, ja. Ja. Ja gut, okay, aber viele Leute bestätigen mir oder sagen mir, dass man mir diese 98 Kilo nicht ansieht. So Dirk, jetzt erzähl mir doch mal bitte, warum du 3 Jahre Kontaktanzeigen schaltest. Warum gehst du nicht raus in die Welt und sprichst nette, schöne Frauen an und machst nicht diesen ganzen Firlefanz damit? Das war schon früher oder das war schon immer mein Problem. Ich bin früher als junger Mensch, sagen wir mal, ich meine, wenn ich von junger Mensch spreche, ich spreche so von 18, 20 Jahren. Mhm. Da ging ich in Diskotheken, ja. Ja. Sah da die hübschesten Frauen der Welt, aber ich konnte die Frauen einfach nicht ansprechen. Mhm. Und da bin ich abends gefrustet nach Hause gegangen und habe gedacht, Mensch, bist du ein Idiot, warum hast du die Frauen nicht angesprochen? Aber ich kann es nicht. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Eigentlich würde es ja Zeit, ne? Im hohen Mannesalter von 38, ja, ja. Mal eine Frau anzusprechen. Ja, aber weißt du, irgendwo die ganze Baggerei, irgendwo das stumpft ab. Ja, ja, aber 3 Jahre Kontaktanzeigen machen wir auch gerade nicht. Nee, vor allen Dingen, was man da erlebt. Ja. Erzähl mir noch das krasseste Erlebnis, was du erlebt hast. Das krasseste Erlebnis war, eben eine Frau kommt auf mich zu oder trifft sich mit mir, die hörte sich am Telefon sehr sympathisch an, die war auch sehr sympathisch. Mhm. So, und dann erzählt sie mir, am ersten Abend wohl bemerkt, sagt sie zu mir, ich bin mit 14 Jahren an Darmkrebs erkrankt. Okay, für eine Krankheit kann kein Mensch was, verurteile ich auch keinen was für, ja? So, dann sagt sie, dann habe ich vor 2 Jahren, habe ich mir den künstlichen Ausgang zurückverlegen lassen. Seitdem habe ich Probleme mit dem Stuhlgang. Der Stuhlgang ist ein bisschen dünnflüssig. Mhm. Ich bekomme aber starke Tabletten vom Arzt. Seitdem wird der Stuhlgang wieder ein bisschen fester. Mhm. Ja, mal, wenn du sowas am ersten Abend hörst, da zweifelst du an der Menschheit. Naja, also ich finde es aber schon mal sehr respektabel, dass die Frau da so offen drüber gesprochen hat. Ja, richtig. Wenn es auch nicht dein Ding ist. Das tut man aber nicht unbedingt am ersten Abend. Ja. Ne? Und jetzt? Weitere 3 Jahre Kontaktanzeigen? Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, irgendwann mal die Traumfrau zu finden. Ja. Hör mal, und wenn ich darf, ja. In deiner Sendung einen öffentlichen Aufruf zu machen. Nee, darfst du nicht. Darf ich nicht? Nee, darfst du nicht. Ehrlich nicht? Nee, Dirk, das gibt's hier nicht bei mir. Bitte. Wo kommen wir denn da hin? Bitte, Domir. Ich wünsche dir die Traumfrau, wie immer du sie bekommen magst. Ja? Alles Gute. Gut. Hör mal noch, schöne Grüße an Melanie aus dem Bergcafé. Ja. Das mach ich noch los. Ja, ich schließe mich an. Ja, danke. Ja, ich schließe mich an. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, uns ist oder mir ist vor einer Weile etwas ganz klar geworden, nämlich die Tatsache, dass ihr mich alle kennt, aber ich kenne euch überhaupt nicht oder fast niemanden von euch. Deshalb haben wir uns was ganz Pfiffiges ausgedacht. Man kann Abhilfe schaffen. Diese Woche am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, bauen wir mitten in Köln ein Domian-Studio auf, nämlich am Rudolfplatz mitten in Köln. Und jeder, der vorbeikommt und Lust hat, sich mit mir zu unterhalten, kann in dieses Studio reinkommen und sich mit mir über welches Thema auch immer unterhalten. Übertragen wird die ganze Geschichte, die Sendung von 0 Uhr bis 2 Uhr hier vom WDR Fernsehen und von Radio 1 Live. Diese Woche Freitag, Köln, Rudolfplatz, gibt es eine Domian-Extrasendung. Ich habe ja mit vielen, vielen Leuten hier schon gesprochen, viele interessante Gesprächspartner an der Strippe gehabt und eigentlich, muss ich gestehen, würde ich den einen oder anderen gerne persönlich kennenlernen. Kommt doch einfach vorbei und erzählt mir vielleicht noch mehr von euch, was ihr mir hier am Telefon schon erzählt habt, vielleicht noch ein bisschen eingehender und ausführlicher, oder erzählt mir, wie es weitergegangen ist. 12. diese Woche Freitag, Köln, Rudolfplatz, Domian extra. Irene, 57 Jahre, hallo. Hallo. Hallo Domian. Irene, schönen guten Morgen. Ja, es ist ja nicht zu fassen, dass ich tatsächlich mal durchkomme. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Sendung. Ich habe schon viereckige Augen, weil ich deine Sendung tatsächlich jeden Abend sehe. Das ist schön. Und meine Freundin Inge wird wohl wahnsinnig werden, wenn die mich jetzt hört, übers Fernsehen oder Äther kommt. Die Inge guckt auch immer. Ja. Hallo Inge. Hallo. Wo wohnt denn die Inge? In welcher Stadt? Die wohnt in Herne. In Herne, hallo Inge. Ja. Inge in Herne. Ja. Irene, um was geht's? Ja, es geht um Folgendes. Du hattest mal ein Thema, ich weiß jetzt nicht genau wie, Marotten. Ja, ja. Ja, kann sich ja, ja, heimliche Vorlieben, Marotten ja, und sowas. Ja. Also ich habe Folgendes, ich kann ohne Schal nicht schlafen. Wie, du kannst ohne Schal nicht schlafen? Ich kann ohne Schal nicht schlafen. Du gehst mit einem Schal ins mit Bett? Mit einem langen Schal um den Hals gewickelt und seit einigen Monaten kommt Folgendes noch zu, dass ich auch die Ohren, also ich ziehe den Schal so hoch über die Ohren, dass die Ohren auch bedeckt sind. Ist das ein Wollschal? Also nicht reine Wolle, weil reine Wolle, so Schurwolle kann ich nicht vertragen. Das ist aber so wie Mohair, also sowas Weiches. Wie lang? Wie lang ist er? Oh, der wird so zwei Meter wird der zwei sein. Zwei Meter. Und wenn der nicht reicht, wenn ich jetzt mal unterwegs irgendwo ja. bin, und übernachte, dann muss irgendetwas her, egal was, Hauptsache, dass ich den Hals umwickeln kann. Irene, was machst du denn im Hochsommer? Ja, das ist das Ding. Ich muss das auch im Hochsommer haben. Ob ich im Ausland bin, ob da 30 Grad im Schatten ist. Dann liegt Irene mit dem Schal im Bett. Ja, ja, das ist wahnsinnig. Darf ich fragen, warum du das tust? Warum ich was? Warum du das tust? Ja, warum? Ich kann dafür keine Erklärung geben. Das ist seit circa 12 Jahren, mhm. 10, 12 Jahre, mhm. Fing das an, dass ich mir mal einen Schal umgelegt habe. Es war vielleicht nicht so warm, aber ich kann das jetzt nicht den genauen Auslöser mhm. sagen. Ich habe den Schal mal umgelegt und seit dieser Zeit muss ich jeden Abend den Schal umlegen. Ich bin fast sicher, dass du nicht schlafen könntest, wenn Nein. du den... Ne? Ja. Das ist ein richtiges Ritual. Ja. Ja. Und wenn ich bei meiner Freundin mal übernachte, dann muss natürlich, hat die schon ein Schal liegen. Wenn ich komme, der Schal liegt schon da. Das heißt, sie ist auch, muss ich sagen, die Einzige, die von dieser Marotte weiß. Mhm. Weil das darf ja gar kein Mensch erzählen. Klingt schon so ein bisschen kurios, aber auch ja, nicht. Wirklich. Aber schlimm auch nicht. Lebst du alleine? Ja, ich lebe ja, dann alleine. Kann man sich eher sowas gestatten, ne? Solche Sachen. Das wird doch kein Mensch der Welt, kein Mann wird das doch mitmachen. Naja. Bis der mich ausgewickelt hat, das ist doch schon alles zu spät. Also wir haben ja letzte Woche viel krassere Sachen gehört. Ich sag nur Goldfische, ne? Und ja, ja. Mein Gott. Also es ist ja, manchmal kann man es nicht glauben. Manchmal denke ich, das ist an den Haaren herbeigezogen, sowas. Ich hab dem das ja am Anfang nicht geglaubt. Aber ja. hinterher habe ich es ihm geglaubt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ja. Ja, ne? Aber ehrlich gesagt, ich meine, das sind kranke Gehirne, wenn ja, ich da manchmal so hin. Das kann. Also ich meine, ich, jeder, Ich sag schon, hier mein Schal, das ist ja schon nicht normal. Aber okay, du hörst, ich bin auch im Moment, bin ich auch wieder fürchterlich erkältet. Dann darfst du auch den Schal tragen. Dann sowieso, ne? Ja, hat mir dein Kollege auch schon gesagt. Weißt du, wir haben hier in Köln so einen schönen Spruch, da heißt, jeder Jeck ist anders. Ja. Ne? Und an den kann man sich, glaube ich, ganz gut halten und solche Sachen dann auch einfach tolerieren, ne? Wenn es nicht zu schlimm ist oder wenn man da nicht anderen Menschen Schaden zufügt. Aber ich will noch eine Frage stellen im Sommer. Ist es denn da nicht wirklich sehr unangenehm, wenn wir hatten voriges Jahr mal so ein paar ganz super heiße Tage oder wenn du im Urlaub bist und es ist wirklich 30 Grad in der Nacht, ist es nicht sehr unbehaglich, dann so einen dicken Schal? Nein, gar nicht. Und dann wickle ich den nicht, wie ich es jetzt mache. Jetzt lege ich den ja um den Kopf hinten rum. Ja. Dann lege ich mir den nur so lose, lege ich mir den also quasi vor den Hals. Ach so. Aber wie gesagt, die Ohren müssen auch mit zu sein. Aber sonst also, ist... wenn jetzt im Moment, wenn ich mit dir spreche, ne, ich bin ja noch nicht im Bett. Ach so. Also sonst könnte ich dich wahrscheinlich auch gar nicht hören, weil ja dann, verstehst, über dem Ohr liegt ja der Schal. Ist klar, aber der Schal liegt schon bereit fürs Zu-Bett-Gehen gleich. Den habe ich jetzt zur Zeit, weil ich so im Hals habe, habe ich den schon umgelegt. Ach so. Jetzt werde ich hier mit dir spreche. Aber wenn ich gleich nach 2 Uhr in die Haier gehe, dann ziehe ich das natürlich noch etwas, das Rollo etwas... Hoch, besser gesagt. Für meine Ohren. Aber sonst ist alles in Ordnung bei Irene. Nee, keine Probleme. Keine Probleme. Also ich meine, wenn es nichts Schlimmeres ist, aber ich wollte dir das nur einfach mal sagen. Das ist ja nett. Also ganz happy, dass ich tatsächlich wirklich mal durchgekommen bin. Und ich würde sagen, mach das ruhig weiter mit dem Schal. Wenn du dich dabei wohlfühlst, ist das in Ordnung. Ja. Ja, na klar. Logisch, meine ich doch auch. Jeder von uns hat das so ein Spleen. Ja, meine ich auch. Ja. Ne? Danke für deinen Anruf. Mach weiter so. Inge haben wir gegrüßt. Ja, ne? Inge haben wir gegrüßt. Ist alles in Ordnung und du bleibst uns treu. Ja, das sowieso. Na, das alles sowieso. Klar. Tschüss, Irene. Alles Liebe, Dankeschön. Alles Gute und bleib gesund vor allem. Ja, das ist das Wichtigste. Das wirklich, ist das Wichtigste. Ne? Tschüss, Irene. Tschüss. Es geht weiter mit Jürgen, ein Namensvetter, der auch noch so alt ist wie ich. Nee, ja, hallo Domian. 41 Jahre alt. Ja. Ja, hallo Domian. Hallo Jürgen. Ja. Erstmal vielen Dank für deine tolle Sendung. Ich bin also auch ein ständiger Anschauer deiner Sendung. Ja. Ich verfolge sie auch fast jede Nacht. Mhm. So, und ich möchte anknüpfen, du sagtest gerade, jeder Jeck ist anders, sagt er bei euch in Köln. Ja, sagt man ja. Da bin ich natürlich auch ein bisschen anders. Und zwar, es gibt ja nun viele Leute, die stehen vielleicht auf Lederklamotten oder auf Pumps oder auf ähnliche Sachen. Ich habe eine Vorliebe für Arbeitsplatzhosen. Ach so. Arbeitsplatzhosen und Sporthosen, das finde ich einfach irgendwie erotisch. Arbeitsplatzhosen und Sporthosen. Mhm. Erotisch in dem Sinne, dass du sie selbst anziehst oder siehst du es gerne bei anderen Leuten? Beides. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin Verkäufer. Du bist Verkäufer, also du bist nicht Dachdecker oder sowas und musst, oder weiß ich was. Nein, weiß, gar nicht. Du brauchst nicht solche... absolut gar nicht handwerklich, ist einfach Verkäufer. Ja. Seit wann hast du denn diese Leidenschaft, nenne ich das mal? Ja, das ist eigentlich schon so ein paar Jahre, also ich denke so 10, 12 Jahre. Doch, so lange? Ja. Hast du so ein Erlebnis gehabt? Ja, ich habe mal vor Jahren einen netten jungen Mann kennengelernt. Mhm. Du bist schwul? Ja. Mhm. Und zwar auf einem Autobahnparkplatz. Wo man oft nette junge Männer kennenlernt. Wo man nette junge Männer Ich vermute mal, es war so ein gewisser Treffpunkt, oder? Richtig, ja. Absolut, ja. Ja. Ja, und da war halt mal einer in einer Latzhose und da war man, oder ist man halt dann zur Sache gegangen. Also es war so ein Blaumann, kann man sich das so vorstellen? Ja, also ja, so eine blaue Latzhose. Ganz genau. Und das hat dich sexuell stimuliert? Ja, ja. Aha. Und ja, das fand ich ganz toll und irgendwie so, das hat sich dann später irgendwie so ergeben, irgendwie habe ich dann vielleicht eine Vorliebe bekommen. Mhm. Sieht das denn jetzt so aus, dass du deine Sexualpartner nur in diesem, es ist ja ein Fetisch irgendwie, ne? Kann eigentlich man sagen. Ja. Also in diesem Fetischmilieu auch suchst oder geht's auch anders und normal? Nein, selbstverständlich geht's auch anders und normal, ganz klar. Suchen in dem Bereich ist halt schwierig, das ist also wirklich schwierig, da jemanden mal kennenzulernen, der auch da eine Vorliebe hat dafür oder der auch so eine Klamotten dann halt trägt. Hast du denn zu Hause eine ganze Sammlung von solchen Sachen? Ja, ein paar Latzhosen habe ich da. Sporthosen natürlich auch. Was sind das da für Sporthosen? So Turnhosen? Oder Turnhosen, wie? Kurze Turnhosen, ja. Kurze Turnhosen, also so Radlerhosen auch? Nee, die mag ich weniger. Die weniger, ach ja. Einfach normal so Fußballshorts, das finde ich ganz und toll. Ziehst du die dann auch manchmal an, wenn du Männerbesuch empfängst? Ja, das kommt schon mal vor. Das schon, ja. Das ist Ja? Und wie ist deine Erfahrung? Gibt es denn doch eine ganze Menge Leute, die auch darauf abfahren? Oder stehst du da mit dieser Sache relativ alleine da? Ja, ich bin da sehr alleine, muss ich sagen. Mhm. Da gibt es also wenige. Das heißt, im Sommer, man kann sich an Kiesgruben treffen oder Schwimmbäder oder so. Das finde ich also schon toll, wenn da jemand sowas anhat. Mhm. Dann da gucke ich natürlich zwei, dreimal hinterher, das ist ganz klar. Aber es müssen dann immer so Arbeitsklamotten sein. Nein, es müssen nicht. Es ist halt schön, wenn jemand... Ich glaube, ich habe eine Hose, die würde dich wahrscheinlich in höchste Wallung versetzen. Ich habe davon schon gehört, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Du, glaube ich, auf einer NDR-Talkshow angehabt. Ja, da hatte ich sie an, aber da konnte man das, glaube ich, auch nicht sehen. Also eine richtige derbe Zimmermannshose. Ja, das habe ich schon gehört. Ja, mit so einem Latz, wo man die Reißverschlüsse einfach so aufmacht und naja, und so weiter. Das wäre was für dich, ne? Ja, da würde ich dich gerne mal drin sehen. Ja, vielleicht ziehe ich demnächst mal im Fernsehen an, wenn man mich so ganz sieht. Hier sieht man mich, hier bin ich ja mein Mann ohne Unterleib in der Sendung. Ja, ja, aber ja. Manchmal stehst du halt auch auf, wenn du halt irgendwas noch zu erledigen hast. Das ist ein, zweimal vorgekommen, habe ich gesehen, aber dann hast du es nicht angehabt. Nee. Also, ein Fetischist in Sachen Sporthosen und Arbeitshosen. Ja. Der Jürgen, 41 Jahre alt. Vielleicht, es kann ja sein, dass der ein oder andere zusieht oder zuhört und im Raum Frankfurt vielleicht auch so eine Vorliebe hat. Ja. Vielleicht meldet er sich bei dir und vielleicht könnt ihr vielleicht uns da mal in Verbindung bringen. Das wäre vielleicht ganz lustig. Können wir vielleicht machen, das wird dann spaßig. Gut, Jürgen, alles Gute, viel Glück. Wie sieht es aus dem Autogramm von dir? Ja, dann leg bitte auf und du wirst gleich von uns nochmal angerufen, um die Adresse zu notieren. Damit wir deine Adresse notieren können. Alles klar. Alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Ich wollte euch gerade noch was sagen in Sachen Domian Extra am Freitag. Ich habe ja hier in dieser Sendung schon oft mit wunderbaren Huren gesprochen. Aber bisher selten im realen Leben, also vis-à-vis mit Huren mich unterhalten. Ich würde mich sehr freuen, das stecke ich euch jetzt mal so, wenn am Freitag, wenn Freitagnacht in meinem Domian-Studio in Köln auf den Rudolfplatz die ein oder andere Hure oder vielleicht ein Callboy vorbeikäme, um sich mit mir zu unterhalten. Vis-à-vis, Aug in Aug, in meinem kleinen Studio am Freitag in Köln, Rudolfplatz. Ist nur so ein Wunsch von mir. Ich würde es gerne mal machen. Vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere Zeit, am Freitag vorbeizukommen. Tobi! 19. Ja, hi Domian. Hi. Eine Frage vorab möchte ich ganz kurz mal fragen. Bitte, ja. Und zwar, was du zum Thema Kiffen sagst. Was ich zum Thema Kiffen sage? Ja. Ach Gott, ja. Präzisiere es mal ein bisschen. Also ist es nicht so mein Ding. Ich habe es auch schon einige Mal gemacht, aber es ist nicht meine Droge. Gut, das war ungefähr das, was ich wissen wollte. So, okay. Alles klar. Ja, das war's schon? Ja. Dann war's das schon? Nee, mein Thema, das war nur die Frage zum Kiffen, was du jetzt persönlich... Was denkst du denn zum Kiffen? Gerne. Gerne. Gerne und sehr entspannt. Und reichlich wahrscheinlich. Je nachdem, also eigentlich nicht so sehr. Okay. Jetzt aber zu deinem Hauptthema. Richtig, und zwar mein Hauptthema, das ist Psilocybin, Magic Mushroom, Psilocybin. Das ist eine Pilzart für Laien, die LSD ähnlich ist, aber nochmal ganze Stufe softer. Und ich möchte jetzt erstmal von meinem ersten Erlebnis erzählen. Das war also, das ist ein Pilz, den man isst, ne? Ja. Und man dadurch in einen halluzinogenen Zustand gerät, ne? Nicht unbedingt halluzinogen. Aber einen rauschhaften Zustand, kann man, sagen wir mal so, ganz allgemein. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist eine Droge, ein Drogenpilz. Auf jeden Fall. Auf woher kommt dieser Pilz? Wo wächst der? Also der wächst hier in jedem Kuhfladen und im Wald. Und es gibt natürlich noch verschiedene Sorten, die auch aus Mexiko und Hawaii kommen, die nochmal wesentlich stärker sind. Und du hast jetzt eine erste Erfahrung damit gemacht? Zwei Erfahrungen. Zwei. Und wie bist du an die Pilze gekommen? Ja, die habe ich gekauft, hier in Deutschland. Die hast du gekauft, ja. Headshop, in Duftsäckchen. So, jetzt erzähl uns das mal. Alles klar, okay. Es hat damit angefangen, dass ich mit meinem Freund die Pilze gegessen habe. Mhm. Nach circa einer Stunde habe ich halt gemerkt, so... Die waren getrocknet, ne? Ja, getrocknet. Mhm. Und schmecken zum Kotzen. Mhm. Also wirklich schlecht. Mhm. Naja gut, nach einer Stunde fing dann wirklich an, so... Es wird alles bunter und schöner. Man selber wird total euphorisch und alle Eindrücke von außen, es wird, ja... Musik wird interessanter, im Fernsehen die Menschen sahen schon mehr 3D-mäßig aus und man selber ist halt wirklich in einer totalen Euphorie verfallen. Also man hat dann wirklich da gehockt und gelacht und Spaß gemacht mit meinem Freund und das war echt sehr, sehr schön und das hat so ungefähr 4-5 Stunden gedauert. Und dann ist das große Problem aufgetreten, dass mein Freund sehr seltsam draufgekommen ist. Also der hat dann, von Satan angefangen zu erzählen und Mordgeschichten und rumgegrunzt. Und das hat mich halt dann ganz schön böse runtergeschickt. Mhm. Also das war so eine Art, wie man das beim LSD nennt, so eine Art Horrortrip, ne, oder? Ja, ja. Also das war jetzt. Wie lange hielt diese sehr schlechte Phase und Stimmung bei ihm vor? Also ich weiß nicht, ob es bei ihm jetzt direkt ein Horrortrip war, also ungefähr eine Stunde. Eine Stunde. Wie hast du dich verhalten? Das war für dich dann ja, du warst ja auch noch drauf, ne? Ja. Du konntest damit ja wahrscheinlich gar nicht richtig umgehen, ne? Hat es dich auch runtergezogen? Ja, total. Mhm. Also ich hab auf der Couch daneben gelegen, in der Decke eingekuschelt, habe versucht zu schlafen. Es war, glaube ich, 9 Uhr morgens mittlerweile und ich habe Angst gehabt. Also ich sag mal, normaler Mensch weiß nicht, was Angst ist, wenn er auf so einem Trip Angst erlebt. Also ich habe wirklich da gelegen, mich in die Decke gekuschelt, konnte nicht schlafen und hat 8 so, der stürzt jetzt gleich auf mich los und bringt mich um. Ich habe gedacht, ich bleib hin und muss zum Psychiater und war aber so ängstlich und verschrocken, dass ich mich nicht mal rausgetraut hätte. Und deshalb habe ich dann nach einer Stunde eine Schlaftablette genommen und bin sofort eingeschlafen und war am nächsten Tag wieder fit. Richtig fit, ohne große Nachwirkungen? Nee, gar nicht. Ohne Kater oder irgendetwas? Nee. Wo ist denn dein Freund verblieben, während du denn eingeschlafen bist? Der ist auch eingeschlafen. Dem hast du auch eine Schlaftablette genommen? Ja, richtig. Ja. So, das war ja nun keine schöne Erfahrung. Im Nachhinein eigentlich doch. Doch? Also dieses euphorische, dieses schöne Erleben davor, das war so unbeschreiblich, das war so göttlich, so... Und deshalb hast du es dann auch nochmal gemacht? Ja, ich hab's nochmal gemacht. Und wie war es beim zweiten Mal? Also um vorab zu sagen, es ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wichtig, mit was ein Menschen das macht, man das macht. Also es ist wichtig, dass man diesen Menschen wirklich von Grund auf gern hat und ihm bedingungslos vertraut, also wirklich bedingungslos. Und das zweite Erlebnis, das war dann mit meiner allerbesten Freundin. Und wir haben uns dann halt auch nochmal ungefähr die gleiche Menge an Kilos eingefahren, also gegessen. Und sind nach einer Stunde dann auch wahnsinnig draufgekommen. Also es ist wirklich, es war schön bunt und... Und gab es da wieder eine negative Wendung? Nein. Nein, das ist dann... Wie lange hat es positiv vorgehalten, überhaupt vorgehalten? Also der Trip, der ging vielleicht 4 Stunden. 4 Stunden, Ja. Und ist man dann danach einfach müde und kann einschlafen? Ja. Oder? Ja. Also Pilze halten schon eine Zeit lang wach, aber man schläft halt auch sehr gut ein. So. Jetzt hast du das so erzählt, aus deiner Erfahrungssichtweise heraus. Ja. Wir wollen aber dafür keine Werbung machen. Nee, also ich möchte erstmal warnen. Ich möchte alle Jugendlichen, Kids und auch Erwachsene warnen. Wenn ihr schon unbedingt Erfahrung damit machen wollt, und dann lasst euch damit Zeit, bereitet euch ganz lange drauf vor. Und eigentlich da die Risiken, nämlich wirklich horrortrittmäßig abzudriften, relativ groß sind, wäre, glaube ich, der beste Tipp, die Finger davon zu lassen. Richtig, eigentlich schon. Jetzt sag mir nochmal, das habe ich gerade am Anfang gar nicht richtig mitbekommen, die kann man ganz frei kaufen? Oder hast du die irgendwie ein bisschen unter der Hand gekauft? Nee, es ist eine Gesetzeslücke, in dem die eingenäht sind in Duftsäckchen und draufsteht, dass der Verzehr gesetzlich verboten ist. Ach so. Und die kann man in normalen Geschäften kaufen? In Headshops, aber nicht in allen. Also es ist schon ein Glückstreffer, wenn man die findet. Was sind Headshops? Das sind Shops, da gibt's Kiffzubehör zu kaufen. Ach sowas, ja. Von Tabak bis über Wasserpfeifen und so weiter. Also... Interessante Erfahrung, aber Warnung an den Rest der Nation, eher die Finger davon zu lassen. Also, gut, auf jeden Fall vorsichtig. Danke für deinen Anruf. Ja, alles danke Gute. Dir. Tschüss. Alles klar, gut. Ciao. So, Freunde, 1 Uhr 29 und 30 Sekunden gleich. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Domian Extra. 100% mehr Nähe zu Domian. Domian empfängt jetzt auch Besuch. Jeder kann hingehen und reden. Über jedes Thema. Treffpunkt: Das Domian Extra Studio im Hahnentor. Mitten auf dem Rudolfplatz, mitten in Köln. 100% mehr Domian. Bei Domian Extra. Live in der Nacht zwischen Freitag und Samstag. Vom 12. auf den 13. März. Von 0 bis 2 Uhr. Hingehen und reden. 100% Domian Extra. 100% Domian Extra, 12. März in Köln auf dem Rudolfplatz von 0 Uhr bis 2 Uhr. Wenn ihr heute mit mir reden wollt, am Telefon 0180 5678 111. Man kann übrigens während der Domian Extra Sendung auch natürlich anrufen, wenn man sehr weit weg wohnt und keine Gelegenheit hat, nach Köln zu kommen oder vielleicht über ein Thema sprechen will, bei dem ihr anonym bleiben wollt. Aber die Einladung steht, nach Köln zu kommen. Andreas, 24 Jahre alt. Hallo. Andreas. Hi Domian. Hi. Ja, ich wollte also sagen, dass ich hier in meiner Wohnung sitze und auf Einbrecher warte. Ach, wie interessant. Ja, wie interessant, ne? Das haben wir, ja, ja. Du sitzt jetzt in deiner Wohnung und wartest, ja, auf Einbrecher? Ich sitze hier mit meinem Baseballschläger auf der Schulter und laufe steif in meiner eigenen Wohnung. Was ist denn los? Warum ist das so? Ja, das ist so. Also bei uns haben sie eingebrochen. Und zwar ist das jetzt knappe 2 oder 3 Wochen her, ne? Das war bei Karneval. Mhm. Und das war, da haben wir wohnen hier Parterre, ne, im Haus. Mhm. Und die Fenster sind zur Straße, also zu einer Hauptstraße, sage ich jetzt mal. Ja. Ich will nicht genau sagen, wo, ne? Ja. Und jetzt hatte meine Freundin Schlafzimmerfenster auf Kippe. Und die beiden Fenster sind nebeneinander gewesen. Mhm. Und Wohnzimmerfenster ist offen und Küchenfenster ist offen. Das heißt, wenn du jetzt jetzt einmal so ein bisschen ums Haus gehst, dann kann man sehen, dass niemand da ist. Mhm. Ja, weil man sieht, das Fenster ist, die Rollos sind hoch, da ist schön dunkel, da ist dunkel, da ist dunkel. Mhm. Ne? Mhm. So, und dann müssen die durchs Schlafzimmerfenster, müssen die reingekommen sein, haben die das, also die müssen auch, ich schätze mal, ganz cool gewesen sein, haben das einfach umgekippt und sind einfach in die Wohnung rein. Mhm. Mhm. So, und haben hier also insgesamt einen Wert von knappe 18.000 Mark, haben die sich, ich sag mal, haben sie erbeutet, ne? Ist ja 5.000 Mark Bargeld, Uhren, ja, Computer, Laptops, ja, eben alles, was Kohle bringt, ne? Und ich denke, sehr ärgerlich, ne? Ja, klar, es ist ärgerlich, weil gut, es ist zwar versichert, ich habe zwar eine Haushaltsversicherung, aber trotzdem, ne? Mhm. Und ich habe mir jetzt gedacht, weil die so einen guten Schnapp gemacht haben, die Jungs, kommen die mit Sicherheit wieder, weil ich von der Polizei war, also von den Kripo-Beamten. Hm? Erstmal haben die total lächerlich gearbeitet, mal abgesehen davon, ne? Mhm. Und weil die zu mir sagten, das wäre so eine, seit einem halben Jahr so eine Seriengang hier in Köln. Die haben da so zwei Gangs, haben sie da wohl im Auge. Mhm. Und da dachte ich mir, also... Gibt es denn da Wiederholungstaten? Hat die Polizei dazu was gesagt? Das konnte ich ja jetzt nicht fragen. Mhm. Ich kann ja nicht alles fragen. Die werden mir mit Sicherheit nicht alles sagen. Ich bin schon froh, dass ich so viel wie möglich rausgekriegt habe. Und ich weiß sogar, dass die hier in der Nähe wohnen. Wie? Die, ja. die Einbrecher? Ja, nicht. Also das können sie mir ja nicht sagen. Die sagen nur, die haben da Leute im Verdacht. Ja, die können ja jetzt nicht sagen, das sind die. Sonst würden die ja dahin marschieren und würden sagen, ja, wir haben sie. Dann mhm. wäre das alles kein Thema und mehr. Und diese Leute, die Polizei im Verdacht... Die wohnen in der Nähe. Mhm. Und ich kann nur sagen, das ist die beste Gegend von Köln. Ne? Und das hat mich selbst gewundert. Mhm. Und jetzt sitzt du da. Ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass die wiederkommen. Ich würde mal so ganz spontan sagen, eher nicht. Ne? Wieso? Ja, ich weiß nicht. Die haben doch einen guten Schnapp gemacht. Ja gut, aber so schnell... kaufst du dir eigentlich neue Sachen, das dauert ja alles eine ganze Weile. Und wenn man einmal 5.000 Mark Bargeld gestohlen bekommen hat, behält man die auch nicht mehr zu Hause ein zweites Mal. Hör mal, hier stehen noch so viele Sachen, die sie liegen lassen haben, die Trottel, richtig gute, teure Sachen. Mach du mal noch Werbung jetzt, dass die bei euch einbrechen. Ja, mach du mal Werbung. Also, ganz im Ernst, da ist ja nicht drüber zu scherzen. Das können ja ganz brutale Leute unter uns stellen. Das ist mir doch scheißegal. Das ist dir scheißegal? Lass die kommen. Du hast keinen Schiss davor? Nee, überhaupt nicht. Die kennen mich ja noch gar nicht. Finde ich ein bisschen blauäugig. Du weißt überhaupt nicht, mit welchen Leuten du es dann zu tun hast. Domian, ich sag dir Nummer eins. Ne? Ich bin auch kein Kind von Traurigkeit. Also ich weiß auch schon, wo es lang geht. Ne? Also ich sag mal, ja, gut, aber du bist einer. Und wer weiß, wenn da 5 Leute sind? Lass sie kommen. 5 Leute passen hier gar nicht durchs Fenster. Mhm. Ich warte, bis der Erste durchs Fenster ist und dann spiele ich hier Football, Baseball spiele ich hier. Mhm. Dann treffe ich den Apfel bis über die Yards-Linie, Hammer. Dann sehe ich nur noch fliegen. Hm. Ich lasse sie bis zum Fenster kommen, ich lasse den ersten. Ich hoffe mal, dass sie nicht kommen. Bitte? Ich hoffe mal, dass sie nicht bei dir vorbeikommen. Also ich hoffe, dass sie vorbeikommen. Du bist richtig in der Wut. Nö, ich bin nicht in der Wut, ich freue mich drauf. Ich möchte mich gern revanchieren. Hm, nein, das hat ja mit Wut zu tun. Also jetzt, guck mal, ich habe jetzt momentan, ich laufe hier tatsächlich Streife, deine Kollegen haben mir das ja auch schon nicht geglaubt. Ich habe alle Fenster offen, ach, ich habe alle Rollos offen, hier ist Stoppenduster, ich laufe hier seit 8 Uhr schon rum. Aber du kannst das doch nicht die ganze Nacht machen. Ach klar kann ich das machen. Ja, wie viele Nächte willst du denn machen? Mache ich so lange, bis ich... Ach, ist doch ja, weiß ich nicht. Ich mach das 6 Wochen, ich mach das Ja, von mir aus. Meine Freundin denkt ja, ich hab's nicht mehr alle. Ja, du bist ein toller Hecht. Ja, die denkt, ich hab nicht mehr alle Tassen, aber das interessiert mich nicht, ich hab gesagt. Also ich werde es dann, da das in Köln stattfindet, werde ich es ja bestimmt hier im Kölner Stadtanzeiger oder im Express oder in der Bildzeitung lesen, wenn du da fündig geworden bist. Ja, wenn du zugeschlagen hast. Genau. Wir werden sehen, also ich bin sicher, dass sie wiederkommen. Ich werde die Zuhörer auf dem Laufenden halten, wenn du zugeschlagen haben solltest. Okay? Wenn ich über die 100-Yards-Linie Ich hoffe trotzdem, dass die Polizei sie packt und dass du dann nicht in irgendwelche Misslichkeiten bist. Die Polizei, die macht gar nichts. Die Polizei, die Kripo, die war hier, hat ein bisschen hier mit ihrem Puder da rumgespielt und hat mir gesagt, das können sie nicht machen, das können sie nicht machen. Die können ja gar nichts machen. Die wissen nichts, sie können nichts, sie kommen. Red mir mal nicht so schlecht über die Polizei. Das ist so. Vielleicht das, haben was ich von der Kripo erlebt habe, ne? Also wenn ich, wenn, also. Vielleicht lassen die Jungs sich auch nicht so in die Karten gucken und die verfolgen ja so ein bestimmtes Ziel. Auto unten aufgebrochen, da haben sie sich auch nicht in die Karten gucken lassen. Da kommt dann irgendwann, kriegst du dann Schreiben nach 2 Monaten, steht das Verfahren ist eingestellt und damit ist die Sache erledigt, weil viel bewegen tun die sich auch. Also, ich höre schon, ist ja auch verständlich. Du hast deinen Zorn im Leib, nachdem was passiert ist. Und ja, dann wünsche ich dir, dass du die Nacht gut über die Runden kriegst. Mit viel Kaffee und Cola. Ich mache jetzt bis 3 Uhr und dann bin ich offiziell zu Hause, dann kann ich die Rollos runter machen. Achso, dann machst du Rollos. Damit die sich so zeitlich so ein bisschen einstellen, dass sie genau wissen. Also, ja. Der ist so von acht bis 1 bis 3 ist der nicht da, dann sind die Rollos offen. Hoffentlich hat der Dieb oder die Diebe heute Nacht kein Radio gehört oder kein Fernsehen gesehen. Ja gut, ich meine, die, also so viel ich weiß, haben die ja noch in mehreren Wohnungen eingebrochen. Ja. Also die müssen auch schon richtig, ich sag mal, das, was sie bei uns erbeutet haben, das war ja noch ein Witz. Andreas, jetzt machen wir Schluss. Ja gut, okay. Auf dass dir nichts passiert und niemandem schlimme Dinge passiert. Ich hab noch eine Armbrust, weil die ist geladen. Okay. Ich schieße sie auch noch. Tschüss. Tschüss. Jörg, 30 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Jörg. Ich wollte mit dir reden über das Thema, meine Freundin ist ein Messi und über das Leben mit dieser Frau. So, jetzt müssen wir natürlich die Menschen mal aufklären, da das nicht alle wissen, was ein Messi ist. Ein Messi ist ein Mensch, der im Chaos lebt. Ja, der keine Ordnung schaffen kann, ne? Also noch schlimmer, der wirklich in Unordnung ersäuft, ne, eigentlich. Nein, also es gibt da verschiedene Abstufungen. Ein Messi ist ein Mensch, der in Unordnung lebt und darunter leidet. Mhm. Ich selbst bin auch ein K.O. Bei mir sieht es auch manchmal aus wie auf dem Handgranatenwurfstand, aber ich leide nicht darunter. Mhm. Aber ein Messi leidet darunter. Die Freundin leidet darunter. Auf jeden Fall. Beschreib doch mal, lebt ihr zusammen? Nein, also nein. Ich bin jetzt 4 Wochen bei ihr gewesen, weil ich meine Wohnung aufgegeben hatte und eine neue gesucht habe. Mhm. Und ansonsten besuche ich sie mal für 1-2 Tage. Also sie hat eine eigene Wohnung? Sie hat ein eigenes Haus. Ein eigenes Haus, ein Haus sogar. Dann ist es ja wahrscheinlich besonders schlimm. Beschreib doch mal, wie das da in ihrem Haus zugeht. Ja, wie es in dem Haus zugeht, ist eigentlich so, dass dort sich alles, der ganze Dreck und Müll bis unter die Decke stapelt, aber es ist nicht dreckig in dem Sinne so von wegen, dass es jetzt da Küchenabfälle liegen etc., sondern es ist wirklich so, dass dort zum Beispiel, ich sag mal so, 20.000 Postkarten in einem Zimmer gestapelt sind. Postkarten? Postkarten, mhm. Die irgendwo mitgenommen wurden, die überall ausliegen. Oder ja, oder Berge von Klamotten, dass man teilweise ein Doppelbett nicht sieht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wirklich so stinkender Müll in den Ecken liegt. Nein, stinkender Müll liegt doch nicht. Das nicht, mhm, ja. Und das ist bei ihr eben ein Ausdruck von dem inneren Chaos. Sie schafft dadurch halt einen Schutzraum um sich herum. Das ist ein Zweifamilienhaus und ich durfte in der Zeit, wo ich da war, genau 3 Zimmer kennenlernen. Das ist das Badezimmer gewesen. Mhm. Das ist das Wohn-Esszimmer gewesen und das Schlafzimmer. Wie? Und in die anderen Zimmer durftest du nicht? Nein. Daran habe ich mich auch gehalten. Aber warum denn nicht? Du bist ihr Freund. Ich bin ihr Freund und sie vertraut mir da auch, aber das ist für sie halt noch eine riesen Hemmschwelle, mich da reinzulassen. Aus Scham, dass du das siehst, wie chaotisch das da aussieht? Davon gehe ich mal aus, ja. Ja. Das ist halt ihr Schutzraum, den sie auch für sich braucht. Wie lange seid ihr zusammen? Seit einem Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Nun gut, das ist noch relativ frisch. Das ist relativ frisch und ich wollte eigentlich auch was zu dem Thema sagen, weil man hört jetzt sehr viel über dieses Thema Messi sein. Mhm. Man hört aber nichts darüber, was jetzt im Umfeld dieser Messis geschieht. Also du meinst, was die Angehörigen betrifft oder die Freunde betrifft? Die Angehörigen, die Freunde, ja. Etc. Ja, die Frage ist natürlich jetzt an dich direkt gestellt, dann wie gehst du damit um? Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen würde und könnte, wenn ich mit einem Menschen zusammen wäre, der so drauf ist. Macht einen das selbst nicht Wahnsinn? Es ist sehr, sehr schwer und ich bin ein sehr toleranter Mensch und wahrscheinlich komme ich deswegen damit klar. Mhm. Und man muss halt hinter dieser ganzen Geschichte auch die Person sehen. Mhm. Den Menschen sehen, das Wesen sehen. Ja. Und auch versuchen zu verstehen, warum das so ist. Ja. Was macht deine Freundin vom Beruf? Gar nichts, sie kann nicht arbeiten. Deshalb? Nicht nur deshalb. Es ist dieses Messi-Sein, dieses äußere Chaos. Es ist ja nur ein Bestandteil des inneren Chaoses, also praktisch nur eine Veräußerung des inneren Chaoses. Und sie jobbt halt. Ja. Und ansonsten gibt sie Unterricht, ja Unterricht nicht, sie leitet dort einen Kurs in der VHS. Ja. Über das Thema Haushaltschaos etc. Über das Thema Haushaltschaos? Ja. Leitet sie ein Seminar? Sie leitet ein Seminar, also für Messis und wie man damit umgeht. Das ist abgefahren. Sie leitet ein Seminar für Messis, wie man damit umgeht oder wie man das in den Griff bekommt vielleicht. Sie will Hilfestellung geben, wie das andere Leute in den Griff bekommen. Aber sie selbst kriegt sich nicht in den Griff. Nein. Geht sie damit ganz offen um und sagt den anderen Leuten hier, ich bin auch betroffen und ich kann es nicht, aber ich kann euch sagen, wie man es macht. Und was heißt teils? Also nicht jedem. Nicht jedem. Also jemanden aus ihrem Bekanntenkreis, Freundeskreis, die wissen das schon. Aber nicht in der Volkshochschule. In der Volkshochschule, die wissen das auch. Die wissen das auch. Mhm. Ja, aber nimmt man sie denn überhaupt ernst? Ja. Komisch eigentlich. Ich würde sie nicht ernst nehmen. Ich also denken, das ist dieser Kurs der Volkshochschule ist sowas ähnliches wie eine Art Selbsthilfegruppe, mhm. wo betroffene Leute sich einschreiben können, die dort hingehen können. Und dort werden halt auch Hilfen aufgezeigt, wie man damit besser fertig wird. Zum Beispiel gibt es auch Messis, die, was weiß ich, die haben eine Schublade. Die Wohnung ist pieksauber, die haben eine Schublade, drin ist Chaos. Dann, und die leiden darunter. Dann bin ich auch Messi. So eine Schublade gibt es von mir bestimmt auch in der Wohnung. Leidest du darunter? Wirklich nicht, nee. So, ich finde es ein bisschen nervig und ärgere mich immer, dass diese Schublade immer wieder in Unordnung ist, aber es ist kein wirkliches Leid. Das ist so, dass diese Person wirklich darunter leidet. Und gibt es denn einen Tipp für vielleicht eine Verhaltensregel, die du auch mitbekommen hast über deine Freundin, wie Messis sich verhalten können, um sich ein bisschen in den Griff zu kriegen? Das kann man nicht pauschalisieren. Mhm. Das Thema ist so komplex, da... Es gibt ja auch zurzeit, glaube ich, eine Ärztin in Deutschland, die das Ganze versucht zu erforschen. Nur eine? Ja, ganz Deutschland. Mhm. Oder zwei, eine in München, eine in Bielefeld. Und da geht keiner dran, weil es halt so komplex ist. Die Frau, die versucht wirklich alles, um das in den Griff zu kriegen. Im Augenblick ist es so, durch dieses ganze Chaos, das in ihr herrscht, durch dieses Messi-Sein, ist sie auch so abgestumpft, dass sie positive Gefühle so gut wie gar nicht wahrnehmen kann. Hast du Sorge? Du wolltest ja eigentlich auch aus der Warte des Außenstehenden, des Freundes erzählen. Ja, ich wollte einfach nur den Leuten sagen, die mit solchen Themen behaftet sind, verurteilt eure Freunde nicht, verurteilt eure Frau nicht, sondern helft ihr, da rauszukommen. Ja, aber wie? Indem ihr diese Frau nehmt, wie sie ist. Ja gut, aber irgendwann steht es einem vielleicht bis oben und irgendwann kann man nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn das verknüpft ist mit vielen anderen psychischen Problemen. Es ist bei meiner Freundin so schlimm gewesen, dass die älteste Tochter zum Jugendamt gegangen ist und gesagt hat, ich kann ja nicht mehr leben. Sie hat einen sehr, sehr guten Draht zu ihren Kindern. Mhm. Aber ich denke einfach mal, um solche Leute zu verstehen, etc. Aber es ist, also wenn es wirklich gravierend ist, kann man durchaus von einer Krankheit reden, ne? Es ist eine Krankheit. Das würde ich schon sagen. Also, es ist definitiv eine Krankheit. Ja, aber wie bei allen seelischen Krankheiten oder psychischen Problemenfeldern, muss man jemanden, glaube ich, schon sehr lieben, ne? Um damit langfristig umgehen zu können oder auch Hilfestellung leisten zu können. Also, es muss sehr viel Liebe da sein. Ich liebe diese Frau. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ich liebe dich ganz doll oder ich liebe dich sehr, also für mich ist dieses Wort Liebe schon das absolute, mehr geht nicht. Mhm. Und man muss halt sehr tolerant sein, um mit dieser Situation klarzukommen. Und vor allen Dingen, was ich halt sagen wollte, ist, verurteilt diese Leute nicht. Mhm. Wenn die halt im Chaos leben, dann macht das so, dann trennt euch räumlich von ihr, aber nicht seelisch. Weil diese seelische Trennung, die bringt dann immer noch mal wieder einen Stich mehr in diese offene Wunde. Die bringt es wie Salz in die Wunde. Sag mal, als ihr euch kennengelernt habt, hattest du noch deine Wohnung, ne? Ja. Wenn sie dann bei dir zu Besuch war, hat sie da auch Chaos verursacht? Nein. Nein, da nicht. Da war alles ganz normal. Ne? Das ist auch, wenn sie auswärts ist. Sie ist gelernte Hauswirtschafterin. Hauswirtschafterin. Wenn sie auswärts ist, dann räumt sie auch mit auf und spült ab. Mhm. Wenn sie zum Beispiel ihre Gläser, Tassen etc. abspült, die glänzen. Mhm. Die sind picobello sauber. Bei ihr kann man auch in die Schränke gucken. Die sind alle ordentlich, nur davor ist dieses Chaos. Also hinter manch einem Chaos, was man so in den Wohnungen vielleicht erblickt oder zufällig mitbekommt, steckt ein wirkliches Problem, ne? Ein seelisches Problem von Menschen. Ja, weil viele, also bei vielen ist es halt so, bei ihr direkt ist es jetzt so, dadurch, dass sie halt dieses innere Chaos hat, diese inneren Probleme, schottet sie sich durch dieses Chaos ab. Verstehe, ja. Und das funktioniert. Nur nicht bei mir. Also, du hast jetzt hiermit aufgerufen zu mehr Toleranz und hast ein bisschen Einsicht auch gegeben in dieses Krankheitsbild. Und vor allem, man darf diese Leute nicht verurteilen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Diese Leute, die haben ein wirkliches Problem und diese Leute sind genauso Menschen wie andere auch, vielleicht sogar noch liebenswerter. Schöne Grüße an deine Freunde, von mir. Danke schön. Und alles Gute. Werde ich ausrichten. Tschüss, Jörg. Tschüss. Tschüss. Leopold, 44. Domian. Ja, hi. Hi. Das ist schön, dass du anrufst. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Extremkunst. Extremkunst? Ja, genau. Was machst denn du? Machst du sowas? Ja, ich mach sowas, richtig. Was machst du denn? bin ja schon ganz aufgeregt. Also ich habe noch nie in so einer Sendung jetzt gesprochen oder so. Das ist für mich jetzt auch sehr komisch. Mhm. Gut, also zum Thema Extremkunst. Also ich habe schon mal, wie soll ich sagen, also ich war Töpfer. Mhm. 3,5 Jahre lang, circa, oder 4 Jahre lang müsste es gewesen sein. Und dann habe ich angefangen mit Extremkunst. Also ich habe zum Beispiel jetzt Fleisch verwesen und verfaulen lassen, habe das fotografiert in schwarz-weiß und retuschiert mit anderen Sachen jetzt, also mit zum Beispiel... Lass mich fragen, wo hast du das Fleisch verwesen und verfaulen lassen? Wo? Das habe ich im... Also ich habe ein Haus hier in Berlin. Ja. Und da habe ich eine Garage und da mache ich das eigentlich immer drin. Mhm. Ja, das war als, also nicht das Ding, sondern ich habe dann mal irgendwann angefangen, aus Kot Figürchen zu kneten. Aus deinem Kot? Aus meinem Kot, ja. Ist der immer so hart, dass du da kneten kannst? Naja, nun immer nicht. Also das ist du ja hast dann immer bestimmt 4 Schokoladen, bittere Schokoladen gegessen, zart bitter oder sowas vorher. Naja. Nein, also das ist ich bin Vegetarier und da hat man also schon recht festen Kot. Aber das ist doch ekelhaft, sowas, oder? Also, ja, für einen Außenstehenden vielleicht schon. Mag das wohl ekelhaft sein, das kann ich auch nachvollziehen. Was für Figürchen hast du denn aus deinem Kot geknetet? Na, jetzt also so Menschenfigürchen habe ich da geknetet daraufhin und habe die auch teilweise mit Ton noch vermischt, damit das es auch härter bleibt. Und da habe ich hauptsächlich dann Fotos draus gemacht. Also ich finde vergängliche Kunst sowieso Proschnicker, also schöner. Proschnicker? Proschnicker? Was ist das für... Das ist halt jetzt so ein Wort... In Berlin. Ich entwickle auch selber Wörter. Proschnicker. Proschnicker heißt toll, oder wie? Das heißt bei mir toll, ja. Oder Strome, geduscht. Proschnicker finde ich schön. Proschnicker. Also ich finde das auch Proschnicker, was du schon machst. Nein, im Ernst jetzt. Und diese Figürchen, die Kot-Lehm-Figürchen, die hast du fotografiert. Und hast du die auch aufbewahrt oder weggeschmissen danach, nach dem Fotografieren? Ja, das ist ja das Problem. Da kann ich auch mal kurz was dazu sagen. Ich würde gerne ein paar aufheben. Also nur, dass es halt jetzt ungut riecht, natürlich kann man sich vorstellen. Mhm. Und also ich war da, ich hatte es auch schon eurem Kollegen schon gerade erzählt, ich war mal in einem Geschäft gewesen und meinte eben dort, also jetzt etwas, also es war ein Fachgeschäft für Fixierungen jetzt, also im Bilderbereich auch und Tonfixierungen, also dauerhaft haltbar zu machen und da fragte ich eben, ob sie da ein Mittelchen dafür haben. Also ich meinte natürlich nicht gleich, dass ich Figürchen aus Kacke, aus Kot fertige, sondern ich sagte, jetzt also überhaupt zu modellieren. Und da fragten sie mich dann, und da musste ich das ja dann wohl über oder übel sagen, wenn ich davon ausgehen wollte, dass es wirkt, ja. Und naja, nun, da hat man mich des Ladens verwiesen. Nein, so spießig sind die Leute in Berlin. Das war recht spießig, aber naja, nicht in Berlin so spießig, aber obwohl es jetzt, das war ein Laden, da möchte ich jetzt mal auch nochmal das sagen, falls diejenigen zugucken, ihr vom Trogen... Nein, komm, jetzt nennen keine Namen, das machen wir jetzt nicht. Ja, ist ja scheißegal. Jetzt sag mir mal bitte, warum du solche Sachen machst, warum musst du solche extremen Dinge tun? Ja, also ich hatte schon immer den Hang zur Kunst irgendwie, hab schon auch immer gerne geknetet, also es fing schon als Kind an, fing ich schon an zu kneten damit. Und, also nicht jetzt mit dem Kot, sondern mit Wachs und sowas eben, ne? Und, naja, es hat sich dann über die Jahre so entwickelt. Kannst du denn davon leben? Kaufen die Leute solche Fotos? Davon kann ich nicht leben. Nein. Aber du... Das kauft keiner, also. Kauft keiner. Aber du könntest doch, das ist doch schon schräg. Also, ist es schon, also wenn du... Fotos habe ich schon verkauft. Ja, du könntest doch schon mal so Ausstellungen machen, Vernissagen oder irgendwie, irgendwas, irgendwo. Gibt's das nicht? Also, ich möchte mal sagen, ich traue mich das auch nicht. Ja, es gibt so viele durchgeknallte Leute in der Kunstszene, die würden sich da wahrscheinlich auf dich stürzen, um sich diese Fotos anzugucken. Bin ich sicher, gerade in Berlin. Ja, Fotos schon, aber jetzt... Die Originalpüppchen vielleicht nicht. Naja, die Originalpüppchen, die könnte man ja auch nicht hinstellen, weil die stinken ja eben nach Scheiße. Also, ich glaube, Leopold, ich habe Kunstszene in Köln als so durchgeknallt erlebt, dass du auch die Leute, die Gäste ins Atelier locken könntest, wenn es da stinkt. Die kämen. Die schicken, reichen Leute kämen mit ihrem Gläschen Champagner da rein. Das wäre für mich also wirklich sehr toll. Also wenn ich das mal eines Tages durchsetzen könnte, dann würde ich das also Leopolds, also ich würde das wirklich, also ich habe das schon im Kopf, ein schönes Schild draußen dran, Leopolds Kackfigurenstudio. Ja, zum Beispiel. Aber du bist auch ein bisschen crazy, ne? Ja, also ich finde das toll. Also heutzutage in der ganzen Spießerei, also Nachrichten und sowas, gucke ich mir auch nicht mehr an. Das ist mir zu. Also ich lebe in meiner Welt. Von was lebst du denn überhaupt dann? Ich arbeite also aushilfsweise. Ich arbeite in einer Getränkeservicefirma und ich fahre da aus. Also ich fahre die Geschäfte. Also und hast, ich liefere die Geschäfte. Ja. Also Jobs so rum, ne? Und hast aber Kohle für ein eigenes Haus in Berlin? Ja, also da wohne ich nicht alleine. Also das ist. Also das gehört teilweise meinen Eltern, also es gehört meinen Eltern noch. Ja. Also, das war Leopold zum Thema Proschnika. Ja, genau. Und noch ein Lieblingswort von mir ist Saubrocken. Das Saubrocken. Sage ich anstatt, also wie Arschloch andere Leute sagen, sage ich halt Saubrocken oder Rostbeil. Das Rostbeil ist auch nicht schlecht. Ja. Hast du viele Freunde? Viele Freunde? Ja, hast du viele Freunde? Frage ich so. Ja, ich denke, ich habe schon einen ganz intakten Freundeskreis. Ja. Also, das nenne ich Dobeldocke. Ja, ich verstehe. Schenk den Freunden doch mal so ein Figürchen. Bitte? Schenke deinen Freunden doch mal so ein Figürchen. Ich würde mir das hoch gar nicht an den Kopf schmeißen, du. Leopold aus Berlin. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke, Domi. Und tschüss. Und nicht so viel forzen. Nee, das mache ich doch überhaupt gar nicht. Schon gar nicht in der Sendung. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Michael, 3 und 40 Jahre. Ja, hallo. Hi. Ich bin aber noch 42. Ich bitte um Entschuldigung. Ich wollte an die Welt die Frage stellen. An die Welt. Was ist der Unterschied zwischen einem Hund zwischen einem Hund und einer Kuh? Ja, jetzt kann die Welt schlecht antworten. Ich bin jetzt stellvertretend sitze ich hier für die Welt, ne? Ja, nee, du brauchst ja nicht zu antworten, ich kann das ja erklären. Ja, bitte. Hier geht es darum, dass ich nicht begreife, dass wenn es darum geht, in Deutschland, jetzt mal abgesehen von allen Gesetzen und Gründen und so weiter, wenn es darum geht, die Hunde zu töten zum Beispiel, ja, oder eigentlich, oder je nachdem, wie man mit Hunden umgeht, die gebissen haben und so weiter, ein Riesentheater gemacht wird, die Leute sich wahnsinnig aufregen, wenn sie hören, dass in Spanien oder sonst wo in Griechenland Tiere getötet werden, also Hunde oder Haustiere, und gleichzeitig ihr Kotelett essen. Ne? Das geht mir nicht in den Kopf. Weil ich sehe keinen Unterschied zwischen einer Kuh und einem Hund. Ich mag Kühe und ich mag auch Hunde. Du würdest auch Hunde, alle Tiere, also du würdest auch Hunde essen? Nee. Ja, gut, warum nicht? Also ja. Ja, warum nicht, ne? Es gibt, also es geht nicht darum, dass ich keine Kühe esse, dass ich Vegetarier bin, es geht auch nicht darum, also es geht gar nicht um mich, sondern es geht um die Leute. Also ich finde, das ist ein unheimlich komisches Verhältnis hier in Deutschland. Also du meinst, es ist scheinheilig? Ja, absolut. Ja. Entweder man macht einen Unterschied zwischen Mensch und Tier, ist normal, aber wo ist der Unterschied zwischen einer Kuh und einem Hund? Naja, die werden massenweise abgeschlachtet jeden Tag. Also gegessen von den Leuten und eben sie essen ihr Abendessen, dann kommt da explosiv oder sonst was und dann wird da und die regen sich auf, wenn in Spanien. Ich will dir nur eine Geschichte erzählen, was mich wirklich überzeugt hat, weil speziell in Spanien und in Portugal gibt es also wahnsinnig viele, in Griechenland glaube ich auch, wahnsinnig viele freilaufende Hunde. Ja. Ich habe eine dicke BMW und da war ich war schon öfters da und fuhr nachts um 1-2 Uhr in die Stadt rein, durchs Industrieviertel, um was zu schlafen zu finden. Und dann kam ein Hund irgendwo von der Seite, und aber Riesenviecher sind da, sind Mischlinge, das sind unheimlich starke große Tiere. Dann fing er an zu bellen, dann sah ich schon, da kam der zweite, dritte und so weiter. Wurde immer enger, die kamen immer enger zusammen, ja, so ein richtiges Rudel, und irgendwann standen die quer auf der Straße, 20, 30 Hunde. Und da habe ich genau gewusst, auch die Aggressivität gespürt, wenn du jetzt dich umdrehst, und die erwischen dich auf dem Motorrad, die machen dich kaputt. Na, weiß ich nicht. Ich habe mich auf jeden Fall rumgedreht und in dem Moment, wo ich mich rumdrehte, legten die auch los. Ja. Mein Glück war, dass ich ein gutes Motorrad hatte und weggekommen bin. Ja, ja. Was findest du denn? Also ich will damit auch sagen, das kann doch wirklich lebensgefährlich sein, wenn du nachts irgendwo gehst oder fährst, und dann sagen die Spanier eben, die fangen wir uns weg damit, ne? Und dann, jetzt sag mir doch mal, was man mit deiner Auffassung nach dann mit Hunden tun sollte, die beispielsweise Menschen totgebissen haben. Ja, es geht ja auch um das Thema Tierheime. Die sind wahnsinnig überfüllt. Die Hunde leiden meiner Meinung nach teilweise mehr, wenn man sieht, wie die da jaulen, wenn der Mensch durchgeht, wie die betteln, genommen zu werden. Aber so was sollte man tun? Was sollte man deiner Auffassung nach tun? Ja, sie töten. Wenn es keinen Sinn hat, sie... ja, einfach töten, genau wie eine Kuh. Ich frage mich nur, warum kann man einfach eine Kuh töten, oder Kühe, Schweine, 1000 frage jeden Tag und kein Hahn kräht danach. Wo ist der Unterschied? Da frage ich dich jetzt persönlich, weil einer muss ja die Antwort geben. Ja, ich verstehe es nicht. Ja, ich bin sicher, dass jetzt sehr viele Tierschützer Wut entbrannt vor dem Fernseher sitzen oder vor dem Radio. Die möchte ich ja fragen, die können ja jetzt nicht antworten. Darum doch. Jetzt sind wir ziemlich knapp in der Zeit. Die werden mit Sicherheit hier heute noch anrufen. Wir sammeln die Nummern und nicht mich anrufen. Nein, dich natürlich nicht. Und stellen sie morgen oder übermorgen. Na, morgen passt das auch nicht so gut. Aber übermorgen hier in die Sendung. Dann hören wir so ein Gegenstatement vielleicht. Okay? Kannst du keine Antwort darauf geben, spontan? Wo ist der Unterschied? Ja, ich meine, der jeden Tag Kühe und ja, du hast natürlich recht. Du hast recht. Aber ja, du verstehst das schon. Ja, ich verstehe das schon, was du sagst. Ja. Okay. Michael, tschüss. So, wen haben wir jetzt noch? Jetzt kommt die Silke. Und Silke ist 27. Hallo. Silke, hallo. Hallo, ich würde mich gerne noch zu diesem Herrn mit 38, glaube ich, der seit 3 Jahren Kontaktanzeigen ist, schreibt, äußern. Das war der erste heute, ja. Ja, was der da erste war's nicht. Von sich gelassen hat, fand ich das Hinterletzte. Zum einen sich über Leute, die ehrlich mit einer wirklich, ich denke mal, schwerwiegenden Krankheit umgehen, die so öffentlich bloßzustellen. Und zum anderen, wenn er seit 3 Jahren Kontaktanzeigen schreibt, ist er mit Sicherheit auch kein Traummann. Und sich dann noch über korpulentere Damen oder was weiß ich nicht zu äußern, finde ich, also das Hinterletzte. Hat dich wütend gemacht. Das hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Weil Kontaktanzeigen sind an sich mit Sicherheit keine schlechte Sache. Gehst du auch schon mal auf Kontaktanzeigen ein? Eigentlich noch nicht, nein. Ich hab's eigentlich, bin nicht unbedingt kontaktarm, von daher habe ich es eigentlich, komme ich eigentlich so auch an meine Kontakte, die ich gerne hätte. Und wenn er so schüchtern ist oder so verbohrt ist und sich irgendwo hinsetzt und die Leute sich von Leuten nicht ansprechen lässt, beziehungsweise die Leute nicht anspricht, ist das auch selber so. Also ich war ja auch der Auffassung, hast ja gerade wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich fand das ehrlich, wenn jemand so eine schwere Krankheit hat, dass man da auch durchaus am ersten Tag drüber reden kann. Warum nicht? Mit Sicherheit, gerade am ersten Tag, ehe man weiß ich nicht, noch Gefühle aufbaut, sollte man noch direkt klare Fronten schaffen. Im Übrigen muss das ja auch kein Hinderungsgrund sein, jemanden nett zu finden, wenn er eine schwere Darmkrankheit ist. Das kann ja eine tolle Frau sein. Richtig, oder? Mit Sicherheit nicht. Ja. Ganz im Gegenteil, wenn einer so ehrlich ist und das nach ein paar Minuten, finde ich das tich einen Hut vor. Was wäre denn dein Rat an Dirk hieß er? An Dirk, er sollte, wenn er so Äußerungen tut, sich vielleicht vorher mal überlegen, was er da sagt. Und ich kann ihm eigentlich nur wünschen, dass er sein Leben lang gesund bleibt und so Probleme nicht kriegt. Bist du selbst auch krank? Nee, ich bin selber nicht krank, Gott sei Dank. Ja, aber ich dachte, es käme jetzt aus so einer persönlichen Betroffenheit auch raus. Ja, ich bin auch persönlich mehr oder minder betroffen. Ich bin also in einem medizinischen Bereich tätig und habe halt mit so Leuten öfter mal zu tun. Also die schwere Krankheiten haben. Und ja. Ja. Und hab halt auch so 2-3 Freunde im Freundeskreis, die, weiß ich nicht, klein, dick, knubbelig sind und trotzdem attraktiv und sehr nett sind und mir manchmal als Gärtner lieber als irgendwelche gärtenschlanken Menschen. Ja, Silke, das war aber noch richtig nochmal vom Leder gezogen gegen Dirk, ne? Von deiner Seite aus. Gut, ich danke dir für deinen Anruf. Okay, ich wünsche dir ein gutes Nächle. Ja, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Okay, ciao. Ciao. So, meine Lieben. In der Technik heute war Annette Bastian und unser Thema morgen heißt: Dieser Sex war ein Fehler. Also geht mal so in euch und überlegt, worüber würdet ihr sagen oder was würdet ihr sagen, wenn ihr euer Leben so Revue passieren lässt: Dieser Sex war ein Fehler. Das ist unser Thema morgen und nochmal für die vielleicht gerade ein bisschen zugeschaltet haben und uns am Anfang nicht mitbekommen haben, nochmal der Hinweis auf Domian Extra: Wer von euch mich gerne kennenlernen will, persönlich sich mit mir unterhalten möchte, also nicht nur so am Telefon, wie wir das hier in der Sendung gewohnt sind, der kann mich kennenlernen und wir können uns persönlich unterhalten. Nämlich diese Woche Freitag in Köln. Wir bauen mitten in Köln ein Studio auf und da sitze ich am Rudolfplatz. Und da könnt ihr vorbeikommen und wir können uns unterhalten. Wir können uns auch gerne unterhalten über Themen, über die wir hier in der Sendung schon gesprochen haben. Ich würde, das habe ich vorhin ja auch gesagt, gerne den einen oder anderen von euch mal kennenlernen. Also, diese Woche Freitag, 12. März, 0 Uhr bis 2 Uhr, Köln-Rudolfplatz, Domian Extra, übertragen hier im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Morgen unser Thema: Dieser Sex war ein Fehler. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Sage bis morgen, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Schlaft schön, bis dahin. Bye, bye.